Die marode Brüder. Schlumpen ist Glücken. Warnzinken ist ein Geheimzeichen. Warbaum ist ein großer, weit sichtbarer Baum. Wiede ist ein gedrehter Weidenzweig. Knickern, das ist Kichern. Klönen ist Schmatzen. Und Lorg ist eine Kröte. Die Karkrähe ist eine Dohle. Sod ist ein Ziehbrunnen. Und Wohlt ist ein urwüchsiger Wald. Thebe ist ein Hund. Tedel heißt Theodor.